Hauptsache ist blau. Ich würde Gott sei Dank rein Hochwasser, die Weser. Die Weser verbindet zwei Städte. Wir sagen zwei Städte, ein Bundesland, Bremen und Bremerhaven, verbunden durch die Weser. Fast 70 Kilometer getrennt und die großen Flächenstadt Niedersachsen. Das ist das Wichtige. Und dazu gehört eine Landesregierung, ein Landesparlament. What is special about the Pussy's one? Muss ich ein bisschen Telegramm schieren? Wir gehen mal hinein in die Kirche. Das.